SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Damals, vor dem ersten großen Kriege, da sich diese Begebenheiten zutrugen, war es noch nicht gleichgültig, ob ein Mensch lebte oder starb. Wenn einer aus der Schar der Irdischen ausgelöscht wurde, trat nicht sofort ein anderer an seine Stelle, um den Toten vergessen zu machen, sondern eine Lücke blieb, wo er fehlte. Und die nahen wie die fernen Zeugen des Unterganges verstummten, so oft sie diese Lücke sahen. So war es damals. Alles, was wuchs, brauchte viel Zeit zum Wachsen. Und alles, was unterging, brauchte lange Zeit, um vergessen zu werden. Lange Zeit bewegte und erschütterte der Tod des Regimentsärztes und des Grafen Tattenbach die Gemüter der Offiziere, der Mannschaften des Ulanenregiments und auch der Zivilbevölkerung. Man begrub die Toten nach den vorschriftsmäßigen militärischen und religiösen Riten. Obwohl über die Art ihres Todes keiner der Kameraden außerhalb der eigenen Reihen ein Wort hatte fallen lassen, schien es doch in der Bevölkerung der kleinen Garnison ruchbar geworden zu sein, dass beide ihrer strengen Standesehre zum Opfer gefallen waren. Und es war, als trüge von nun ab auch jeder der überlebenden Offiziere das Merkmal eines nahen, gewaltsamen Todes in seinem Antlitz. Und für die Kaufleute und Handwerker des Städtchens waren die fremden Herren noch fremder geworden. Wie unbegreifliche Anbeter einer fernen, grausamen Gottheit, deren bunt verkleidete und prachtgeschmückte Opfertiere sie gleichzeitig waren, gingen die Offiziere umher. Man sah ihnen nach und schüttelte die Köpfe. Man bedauerte sie sogar. Sie haben viele Vorteile, sagten sich die Leute, sie können mit Säbeln herumgehen und Frauen gefallen, und der Kaiser sorgt für sie persönlich, als wären sie seine eigenen Söhne, aber eins, zwei, drei hast du nicht gesehen, fügt einer dem anderen eine Kränkung zu, und das muss mit rotem Blut abgewaschen werden. Diejenigen, von denen man also sprach, waren in der Tat nicht zu beneiden. Dermaßen hatte sich die Welt verändert. Das Casino blieb leer, man unterließ die geselligen Ausflüge ins Unternehmen der Frau Resi, die Ordonnanzen hatten wenig zu tun. Wer einen Schnaps bestellte, dachte beim Anblick des Glases, dass es just jenes wäre, aus dem vor ein paar Tagen noch Tattenbach getrunken hatte. Man erzählte zwar noch die alten Anekdoten, aber man lachte nicht mehr laut, sondern lächelte höchstens. Den Leutnant Trotter sah man nicht mehr außerhalb des Dienstes. Es war, als hätte eine geschwinde, zauberhafte Hand den Anstrich der Jugend aus dem Angesicht Karl Josefs weggewaschen. Man hätte in der ganzen Kaiser- und königlichen Armee keinen ähnlichen Leutnant finden können. Es war ihm, als müsste er jetzt etwas Besonderes tun. Aber weit und breit fand sich nichts Besonderes. Es verstand sich von selbst, dass er das Regiment verließ und in ein anderes eingereiht wurde. Er aber suchte nach irgendeiner schwierigen Aufgabe. Er suchte in Wirklichkeit nach einer freiwilligen Buße. Er hätte es niemals ausdrücken können, aber wir können es ja von ihm sagen. Es bedrängte ihn unsäglich, dass er ein Werkzeug in der Hand des Unglücks war. In diesem Zustand befand er sich, als er seinem Vater den Ausgang des Duells mitteilte und seine unumgängliche Transferierung zu einem anderen Regiment ankündigte. Er verschwieg, dass ihm bei dieser Gelegenheit ein kurzer Urlaub zustand, denn er hatte Angst, sich seinem Vater zu zeigen. Es erwies sich aber, dass er den Alten nicht kannte, denn der Bezirkshauptmann, das Muster eines Staatsbeamten, wusste in den militärischen Bräuchen Bescheid, und merkwürdigerweise schien er sich auch in den Kümmernissen und Verwirrungen seines Sohnes auszukennen, was zwischen den Zeilen seiner Antwort deutlich sichtbar wurde. Die Antwort des Bezirkshauptmanns lautete nämlich folgendermaßen: »Lieber Sohn, ich danke dir für deine genauen Mitteilungen und für dein Vertrauen. Das Schicksal, das deine Kameraden getroffen hat, berührt mich schmerzlich. Sie sind gestorben, wie es sich für ehrenwerte Männer geziemt. Zu meiner Zeit waren Duelle noch häufiger und die Ehre weit kostbarer als das Leben. Zu meiner Zeit waren auch die Offiziere, wie mir scheinen will, aus einem härteren Holz. Du bist Offizier, mein Sohn, und der Enkel des Helden von Solferino. Du wirst es zu tragen wissen, dass du unfreiwillig und schuldlos an dem tragischen Ereignis beteiligt bist. Gewiss tut es dir auch leid, das Regiment zu verlassen, aber in jedem Regiment, im ganzen Bereich der Armee, dienst du unserem Kaiser. Dein Vater, Franz von Trotta. Nachschrift: Deinen zweiwöchigen Urlaub, der dir bei der Transferierung zusteht, kannst du nach deinem Belieben in meinem Haus verbringen oder noch besser in dem neuen Garnisonsort, damit du dich mit den dortigen Verhältnissen leichter vertraut machst. Der Obige. Diesen Brief las der Leutnant Trotta nicht ohne Beschämung. Der Vater hatte alles erraten. Die Gestalt des Bezirkshauptmanns wuchs in den Augen des Leutnants zu einer fast furchtbaren Größe. Ja, sie erreichte bald den Großvater. Und hatte der Leutnant schon vorher Angst gehabt, dem Alten gegenüberzutreten, so war es ihm jetzt ganz unmöglich, den Urlaub zu Hause zu verleben. Später, wenn ich den ordentlichen Urlaub habe, sagte sich der Leutnant, der aus einem ganz anderen Holz geschnitzt war als die Leutnants aus der Jugendzeit des Bezirkshauptmanns. »Gewiss tut es dir auch leid, das Regiment zu verlassen«, schrieb der Vater. Hatte er es geschrieben, weil er das Gegenteil ahnte? Was hätte Karl Josef nicht gern verlassen mögen? Dieses Fenster vielleicht? Den Blick in die Mannschaftsstuben gegenüber, die Mannschaften selbst, wenn sie auf den Betten hockten, den wehmütigen Klang ihrer Mundharmonikas und die Gesänge, die fernen Lieder, die wie ein unverstandenes Echo ähnlicher Lieder klangen, die von den Bauern in Sipolje gesungen wurden? Vielleicht müsste man nach Sipolje gehen, dachte der Leutnant. Er trat vor die Generalstabskarte, den einzigen Wandschmuck in seinem Zimmer. Mitten im Schlaf hätte er Sipolje finden können. Im äußersten Süden der Monarchie lag es, das stille, gute Dorf. Mitten in einem leicht schraffierten, hellen Braun steckten die hauchdünnen, winzigen, schwarzen Buchstaben, aus denen sich der Name Sipolje zusammensetzte. In der Nähe waren ein Ziehbrunnen, eine Wassermühle, der kleine Bahnhof, einer eingleisigen Waldbahn, eine Kirche und eine Moschee, ein junger Laubwald, schmale Waldpfade, Feldwege und einsame Häuschen. Es ist Abend in Sipolje, vor dem Brunnen stehen die Frauen in bunten Kopftüchern, golden überschminkt vom glühenden Sonnenuntergang. Die Moslems liegen auf den alten Teppichen der Moschee im Gebet. Die winzige Lokomotive der Waldbahn klingelt durch das dichte Dunkelgrün der Tannen. Die Wassermühle klappert, der Bach murmelt. Es war das vertraute Spiel aus der Kadettenzeit. Die gewohnten Bilder kamen auf den ersten Wink. Über allen glänzte der rätselhafte Blick des Großvaters. Es gab in der Nähe wahrscheinlich keine Kavalleriegarnison. Man musste sich also zur Infanterie transferieren lassen. Nicht ohne Mitleid sahen die berittenen Kameraden auf die Truppen zu Fuß. Nicht ohne Mitleid werden sie auf den transferierten Trotta sehen. Der Großvater war auch nur ein einfacher Hauptmann bei der Infanterie gewesen. Zu Fuß marschieren über den heimatlichen Boden war fast eine Heimkehr zu den bäuerlichen Vorfahren. Mit schweren Füßen gingen sie über die harten Schollen. Den Pflug stießen sie in das saftige Fleisch des Ackers. Den fruchtbaren Samen verstreuten sie mit segnenden Gebärden. Nein, es tat dem Leutnant durchaus nicht leid, dieses Regiment und vielleicht die Kavallerie zu verlassen. Der Vater musste es erlauben. Ein Infanteriekurs, vielleicht ein bisschen lästig, war noch zu absolvieren. Man musste Abschied nehmen, kleiner Abend im Casino, eine Runde Schnaps, kurze Ansprache des Obersten, eine Flasche Wein, den Kameraden herzlichen Händedruck, hinter dem Rücken zischelten sie schon. Blieb allerdings noch der schwere Weg zur Witwe Dr. Demanns. Welch ein Weg! Der Leutnant Trotta versuchte sich einzureden, dass Frau Eva Demand nach dem Begräbnis ihres Mannes wieder zu ihrem Vater nach Wien abgereist wäre. Er wird also vor der Villa stehen, lange und vergeblich läuten, die Adresse in Wien erfahren und einen knappen, möglichst herzlichen Brief schreiben. Es ist sehr angenehm, dass man nur einen Brief zu schreiben hat. Man ist keineswegs mutig, denkt der Leutnant zu gleicher Zeit. Fühlte man nicht ständig im Nacken den dunklen, rätselhaften Blick des Großvaters? Wer weiß, wie jämmerlich man durch dieses schwere Leben torkeln müsste. Mutig wurde man nur, wenn man an den Helden von Solferino dachte. Immer musste man beim Großvater einkehren um sich ein bisschen zu stärken. Nun stand er vor der Villa Dr. Demanns, das Tor knarrte. Er trat ein, der Bursche öffnete, der Leutnant wartete. Frau Demann kam. Er zitterte ein wenig. Er erinnerte sich an den Kondolenzbesuch beim Wachtmeister Slama. Er fühlte die schwere, feuchte und kalte, lockere Hand des Wachtmeisters. Er sah das dunkle Vorzimmer und den rötlichen Salon. Er spürte im Gaumen den schalen Nachgeschmack des Himbeerwassers. »Sie ist also nicht in Wien«, dachte der Leutnant, erst in dem Augenblick, in dem er die Witwe erblickte. Ihr schwarzes Kleid überraschte ihn. Es war, als erführe er jetzt erst, dass Frau Demand die Witwe des Regimentsarztes sei. Auch das Zimmer, das man jetzt betrat, war nicht das gleiche, in dem man zu Lebzeiten des Freundes gesessen hatte. An der Wand hing, schwarz umflort, das große Bildnis des Toten. Es rückte immer weiter, ähnlich wie der Kaiser im Casino, als wäre es nicht den Augen nah und den Händen greifbar, sondern unerreichbar, weit hinter der Wand, wie durch ein Fenster gesehen. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte Frau Demand. »Ich wollte mich verabschieden«, erwiderte Trotter. Frau Demand erhob ihr blasses Angesicht. Der Leutnant sah den schönen, grauen, hellen Glanz ihrer großen Augen. Sie waren geradeaus gegen sein Gesicht gerichtet, zwei runde Lichter aus blankem Eis. Im winterlichen Nachmittagsdämmer des Zimmers leuchteten nur die Augen der Frau. Der Blick des Leutnants floh zu ihrer schmalen, weißen Stirn und weiter zur Wand, zum fernen Bildnis des toten Mannes. Die Begrüßung dauerte viel zu lange. Es war Zeit, dass Frau Demann zum Sitzen aufforderte, aber sie sagte nichts. Indessen fühlte man, wie die Dunkelheit des nahenden Abends durch die Fenster fiel und hatte kindische Angst, dass in diesem Hause niemals ein Licht entzündet würde. Kein passendes Wort kam dem Leutnant zu Hilfe. Er hörte den leisen Atem der Frau. »Wir stehen hier so herum«, sagte sie endlich, »setzen wir uns.« Sie setzten sich einander gegenüber an den Tisch. »Mein Mann«, sagte die Stimme der Frau Demann durch die Dunkelheit. Der Leutnant konnte ihre Zähne schimmern sehen. Sie waren weißer als das Angesicht. Allmählich unterschied er auch wieder den blanken Glanz ihrer Augen. »Sie waren sein einziger Freund, er hat es oft gesagt. Wie oft hat er von Ihnen gesprochen? Wenn Sie wüssten. Ich kann nicht begreifen, dass er tot ist. Und...« sie flüsterte, »dass ich schuld daran bin.« »Ich bin schuld daran«, sagte der Leutnant. Seine Stimme war sehr laut, hart und seinen eigenen Ohren fremd. Es war kein Trost für die Witwe Demand. »Ich bin schuldig«, wiederholte er. »Ich hätte sie vorsichtiger nach Hause führen müssen, nicht am Casino vorbei.« Die Frau begann zu schluchzen. Man sah das blasse Angesicht, das sich immer tiefer über den Tisch beugte, wie eine große, weiße, ovale, langsam niedersinkende Blume. Plötzlich tauchten rechts und links die weißen Hände auf, nahmen das niedersinkende Antlitz in Empfang und betteten es. Und nun war nichts mehr hörbar eine Zeit lang, eine Minute noch eine, als das Schluchzen der Frau, eine Ewigkeit für den Leutnant. »Aufstehen und sie weinen lassen und fortgehen«, dachte er. Er erhob sich wirklich. Im Nu fielen ihre Hände auf den Tisch. Mit einer ruhigen Stimme, die gleichsam aus einer anderen Kehle kam als das Weinen, fragte sie, »wohin wollen Sie denn?« »Licht machen«, sagte Trotter. Sie erhob sich, ging um den Tisch an ihm vorbei und streifte ihn. Er roch eine zarte Welle Parfum. Vorbei war sie und schon verweht. Das Licht war hart. Trotter zwang sich geradeaus, in die Lampen zu sehen. Frau Demand hielt eine Hand vor die Augen. »Zünden Sie das Licht über der Konsole an«, befahl sie. Der Leutnant gehorchte. Sie wartete an der Türleiste, die Hand über den Augen. Als die kleine Lampe unter dem sanften, goldgelben Schirm brannte, löschte sie das Deckenlicht aus. Sie nahm die Hand von den Augen, wie man ein Visier abnimmt. Sie sah sehr kühn aus in ihrem schwarzen Kleid mit dem blassen Angesicht, das sie Trotter entgegenreckte. Zornig und tapfer war sie. Man sah auf ihren Wangen die winzigen, getrockneten Rinnsale der Tränen. Die Augen waren blank wie immer. »Setzen Sie sich dorthin aufs Sofa«, befahl Frau Demand. Karl Josef setzte sich. »Sie werden also transferiert?«, fragte Frau Demand. »Ich lasse mich transferieren«, sagte er, den Blick auf den Teppich gesenkt, das Kinn in den Händen und die Hände über dem Korb des Säbels. »Das muss sein?« »Jawohl, das muss sein.« »Es tut mir leid, sehr leid.« Frau Demand saß wie er, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, das Kinn in den Händen und die Augen auf den Teppich gerichtet. Sie wartete wahrscheinlich auf ein tröstliches Wort, auf ein Almosen. Er schwieg. Er genoss das wonnige Gefühl, den Tod des Freundes durch ein hartherziges Schweigen fürchterlich zu rächen. Geschichten von gefährlichen kleinen Männern mordenden hübschen Frauen, oft wiederkehrend in den Gesprächen der Kameraden, fielen ihm ein. Zu dem gefährlichen Geschlecht der schwachen Mörderinnen gehörte sie höchstwahrscheinlich. Man musste trachten, unverzüglich ihrem Bereich zu entkommen. Er rüstete zum Aufbruch. In diesem Augenblick veränderte Frau Demand ihre Haltung. Sie nahm die Hände vom Kinn. Ihre linke begann gewissenhaft und sachte, die seidene Borte zu glätten, die den Rand des Sofas einsäumte. Ihre Finger gingen so den schmalen, glänzenden Pfad, der von ihr zu Leutnant Trotta führte, auf und ab, regelmäßig und langsam. Sie stahlen sich in sein Blickfeld. Er wünschte sich Scheuklappen. Die weißen Finger verwickelten ihn in ein stummes, aber keineswegs abzubrechendes Gespräch. »Eine Zigarette rauchen. Glücklicher Einfall.« Er zog die Zigarettendose, die Streichhölzer. »Geben Sie mir eine«, sagte Frau Demand. Er musste in ihr Gesicht sehen, als er ihr Feuer gab. Er hielt es für ungehörig, dass sie rauchte, als wäre Nikotingenuss in der Trauer nicht erlaubt. Und die Art, in der sie den ersten Zug einatmete und wie sie die Lippen rundete zu einem kleinen roten Ring, aus dem die zarte blaue Wolke kam, war übermütig und lasterhaft. »Haben Sie eine Ahnung, wohin Sie transferiert werden?« »Nein«, sagte der Leutnant, »aber ich werde mich bemühen, sehr weit wegzukommen.« »Sehr weit? Wohin zum Beispiel?« »Vielleicht nach Bosnien.« »Glauben Sie, dass Sie dort glücklich sein können?« »Ich glaube nicht, dass ich irgendwo glücklich sein kann.« »Ich wünsche Ihnen, dass Sie es werden«, sagte sie flink, sehr flink, wie es Trotta vorkam. Sie erhob sich, kam mit einem Aschenbecher zurück, stellte ihn auf den Boden zwischen sich und den Leutnant und sagte, »Wir werden uns also wahrscheinlich nie mehr wiedersehen.« »Nie mehr.« Das Wort, das Gefürchtete, das uferlose, tote Meer der tauben Ewigkeit. Nie mehr konnte man Katharina sehen, den Dr. Demand, diese Frau. Karl Josef sagte, »Wahrscheinlich, leider.« Er wollte hinzufügen, »Auch Max Demand werde ich nie mehr wiedersehen. Witwen gehören verbrannt.« Eines der kühnen Sprichwörter Teitingers kam dem Leutnant gleichzeitig in den Sinn. Man hörte die Klingel, darauf Bewegung im Korridor. »Das ist mein Vater«, sagte Frau Demand. Schon trat Herr Knopfmacher ein. »Ah, das sind Sie ja. Sie sind es ja«, sagte er. Er brachte einen herben Schneegeruch ins Zimmer. »Sie sehen aber schlecht aus«, sagte Knopfmacher im nächsten Augenblick mit frohlockender Stimme. »Hat Sie furchtbar hergenommen, dieses Unglück. Wie?« »Er war mein einziger Freund.« »Sehen Sie«, sagte Knopfmacher und setzte sich an den Tisch und bat lächelnd, »behalten Sie doch Ihren Platz«, und fuhr fort, als der Leutnant wieder auf dem Sofa saß. »Genau das hat er von Ihnen gesagt, wie er noch gelebt hat. Welch ein Malheur!« Und er schüttelte ein paar Mal den Kopf und seine vollen, geröteten Wangen wackelten ein bisschen. Frau Demann zog ein Tüchlein aus dem Ärmel, hielt es vor die Augen, stand auf und ging aus dem Zimmer. »Wer weiß, wie sie es überstehen wird«, sagte Knopfmacher. »Na, ich hab ihr lange genug zugeredet. Vorher, sie hat nichts hören wollen. Sehen Sie doch lieber, Herr Leutnant, jeder Stand hat seine Gefahren, aber ein Offizier, verzeihen Sie, sollte eigentlich nicht heiraten. Unter uns gesagt, aber Ihnen wird das ja auch gewiss erzählt haben, er wollte den Abschied nehmen und sich ganz der Wissenschaft widmen. Und wie froh ich darüber war, kann ich ja gar nicht sagen. Er wäre gewisser großer Arzt geworden, der liebe, gute Max.« Herr Knopfmacher erhob die Augen zum Porträt, ließ sie oben verweilen und schloss seinen Nachruf. »Eine Kapazität!« Frau Demand brachte den Slivovitz, den ihr Vater liebte. »Sie trinken doch?« fragte Knopfmacher und schenkte ein. Er trug selbst das gefüllte Gläschen in vorsichtiger Hand zum Sofa. Der Leutnant erhob sich. Er fühlte einen schalen Geschmack im Mund, wie einst nach dem Himbeerwasser. Er trank den Alkohol in einem Zug. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?« fragte Knopfmacher. »Einen Tag vorher«, sagte der Leutnant. »Er hat Eva gebeten, nach Wien zu fahren, ohne etwas anzudeuten, und sie ist ahnungslos abgefahren, und dann ist sein Abschiedsbrief gekommen, und da habe ich gleich gewusst, dass nichts mehr zu machen ist.« »Nein, es war nichts mehr zu machen.« »Es ist etwas nicht mehr Zeitgemäßes, entschuldigen Sie schon an diesem Ehrenkodex. Wir sind immerhin im 20. Jahrhundert, bedenken Sie.« Seit dem allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrecht ist allerlei vorgegangen bei uns und in der Welt. Unser Kaiser Gott erhalt ihn uns lange, denkt gar nicht so unmodern, wie manche glauben. Freilich die sogenannten konservativen Kreise haben ja auch nicht so ganz Unrecht. Man muss langsam, bedächtig, mit Überlegung vorgehen. Nur nix überstürzen. Ich verstehe nichts von Politik, sagte Trotter. Knopfmacher fühlte Unwillen im Herzen. Er grollte dieser blöden Armee und ihren hirnverbrannten Einrichtungen. Sein Kind war jetzt Witwe. Der Schwiegersohn tot. Man musste einen neuen suchen. Zivil diesmal. Und der Kommerzialrat war ebenfalls vielleicht hinausgeschoben. Es war höchste Zeit, dass man mit diesem Unfug aufräumte. Natürlich, sagte er. In der Armee ist ja auch Politik nicht angebracht. Er, Knopfmacher wies nach dem Porträt, hat allerdings manches davon verstanden. Er war sehr klug, sagte Trotter leise. Es war nichts mehr zu machen, wiederholte Knopfmacher. Auch den Baron Trotter werden wir nicht mehr wiedersehen, Papa. Er wird transferiert, sagte Frau Demand. Aber ein Lebenszeichen, fragte Knopfmacher. Sie werden mir schreiben, sagte Frau Demand. Der Leutnant stand auf. Alles Gute, sagte Knopfmacher. Seine Hand war groß und weich, wie warmen Sammet fühlte man sie. Frau Demand ging voraus. Der Bursche kam, hielt den Mantel. Frau Demand stand daneben. Trotter schlug die Hacken zusammen. Sehr schnell sagte sie, Sie schreiben mir. Ich will wissen, wo Sie bleiben. Es war ein hurtiger, warmer Lufthauch. Schon verweht. Schon öffnete der Bursche die Tür. Da lagen die Stufen. Nun erhob sich das Gitter, wie damals, als er den Wachtmeister verlassen hatte. Er ging schnell zur Stadt, trat ins erste Kaffeehaus, das auf seinem Wege lag, trank stehend am Buffet einen Cognac, noch einen. »Wir trinken nur Hennessy«, hörte er den Bezirkshauptmann sagen. Er hastete der Kaserne zu, vor der Tür seines Zimmers ein blauer Strich, zwischen kahlem Weiß wartete Onufri. Der Kanzleigefreite hatte im Auftrag des Obersten ein Paket für den Leutnant gebracht. Es lehnte schmal in braunem Papier in der Ecke auf dem Tisch, lag ein Brief. Der Leutnant las, »Mein lieber Freund, ich hinterlasse dir meinen Säbel und meine Taschenuhr, Max Demand.« Trotter packte den Säbel aus. Am Korb hing die glatte, silberne Taschenuhr Dr. Demands. Sie ging nicht. Ihr Zifferblatt zeigte 10:50. Der Leutnant zog sie auf und hielt sie ans Ohr. Ihre zarte, hurtige Stimme tickte tröstlich. Er öffnete den Deckel mit dem Taschenmesser, neugierig und spielsüchtig, ein Knabe. Auf der Innenseite standen die Initialen, M.D. Der Leutnant hing den Säbel in den Schrank, er hielt das Portepee in der Hand, die metallumwobene Seide rieselte zwischen den Fingern, ein kühler, goldener Regen. Trotter schloss den Kasten, er schloss einen Sarg. Er löschte das Licht aus und streckte sich angekleidet auf das Bett. Der gelbe Schimmer aus den Mannschaftsstuben schwamm im weißen Lack der Tür und spiegelte sich in der blitzenden Klinke. Die Ziehharmonika seufzte drüben heiser und wehmütig auf, umtost von den tiefen Stimmen der Männer. Sie sangen das ukrainische Lied vom Kaiser und der Kaiserin. Die Kaiserin war zwar schon lange tot, aber die ruthenischen Bauern glaubten, sie lebe noch.